Zum Küssen und ihr Schatz ist grad nicht da. Schatz, einfach bitte komm doch, Gruß und Kuss Veronika. Bitte komm so schnell wie möglich, denn wir stehen uns doch so nah. Und ich sehne mich unsäglich, Gruß und Kuss Veronika. Ich möcht dir gerne schenken, was dir allein gehört. Drum schicke ich mein Herz mit, als Muster ohne Wert. Hat ein Mädel Lust zum Küssen und ihr Schatz ist grad nicht da. Schatz, einfach bitte komm doch, Gruß und Kuss Veronika. Thank you.